Nach dem Ritual hat sich der bedroht fühlende Bruder Freimaurer bei Abgabe des Notzeichens, ins Deutsche übersetzt zu rufen, zu mir, zu dem Kinde der Witwe Naphtali. Der Bruder aber, dem das Zeichen gegeben wurde, hat gegen seine Soldatenpflicht zu handeln und den anderen Bruder in seinem brüderlichen Schutz zu nehmen. Die Kündung solcher Pflichten hält die Freimaurer mit Fahneneid und deutscher Mannesehre vereinbar. Sie züchten Landesverrat und überlassen es dem Schicksal, ob der Bruder Freimaurer Verräter werden muss oder davor bewahrt bleibt. Die Empörung des deutschen Volkes hierüber sucht der Freimaurer durch die Behauptung zu meistern, das Zeichen sei nach dem Weltkriege abgeschafft, wovon kein Wort wahr ist. Drittens, die Abstempelung oder symbolische Beschneidung. In dem Folgenden ist als Beispiel für die Abstempelung das Verfahren in der am weitesten recht stehenden GLL von Deutschland in den 5 untersten Graden kurz dargestellt. In den Großlogen, die weniger Grade haben, ziehen sich die Vorgänge nur mehr zusammen. Abweichungen oder gelegentliche Änderungen sind für den Profanen belanglos. Zitat: Die äußeren Gebräuche, die Erkennungszeichen, die Symbole bilden jedoch weder das alleinige noch das eigentliche Geheimnis in der Freimaurerei. Dies besteht vielmehr in der Einwirkung dieser Formen auf das Innere der einzelnen Menschen. Zitat Ende. So schreibt die GLL von Deutschland. Und weiter heißt es, Zitat, die Freimaurerei setzt im Voraus einen Jehova, einen Gott ins Zentrum. Zitat Ende. Das heißt also, den Jehova im Kubus oder im ersten Kreise des kabbalistischen Weltschemas. Zitat, und verlangt dann, dass der Mensch auf diesem Grunde mitten in der Verwesung sich selbst aufbaue durch Zeichen, Griff und Wort. Zitat Ende. Der Freimaurer-Aspirant erscheint im Ritual der Freimaurerei als unbehauener Stein, der zum Kubus behauen wird. Bruder Glöde, der GLL, der Freimaurer von Deutschland, nennt den unbehauenen Stein mit denkenswerter Deutlichkeit auch den unbeschnittenen Stein und deutet damit den verborgenen Sinn des Rituals, den der symbolischen Beschneidung an, das an anderer Stelle noch deutlicher enthüllt wird. Nach altjüdischem Recht musste zur vollwertigen Aufnahme in das jüdische Volk der Nichtjude durch die Wassertaufe vom nichtjüdischen Blut gereinigt und darauf durch die Beschneidung zum Volljuden gemacht werden. Taufen, auf Jüdisch Schmaden, heißt aber auch austilgen, ausrotten. Die christliche Taufe hat in den Augen des Juden diesen Geheimsinn. Die Freimaurerei soll durch symbolische Beschneidung den bereits getauften Goy zum vollendeten künstlichen Juden und ihn damit zum Bürger des jüdischen Volkes machen. Doppelt und dreifach sollen Deutsche zu künstlichen Juden werden. Der Jude hält hierzu im Freimaurerritual eine starke suggestive Wirkung für nötig, die den Deutschen unter starke Verängstigung setzt und ihm das Denken raubt, damit er den Sinn des Rituals nicht versteht. So muss auch die Abstempelung und in ihr die symbolische Beschneidung mit widerlichen Possen verschiedenster Art verbunden sein, die den wahren Sinn verschleiern. Ich werde zunächst die Abstempelung schildern und dann zeigen, inwiefern sie die symbolische Beschneidung darstellen soll. Groß A, Kennzeichen des Freimaurers. Klein A, Verkleidung. Dazu gehören der Schurz. Er wird als der Schurz des Werkmaurers hingestellt. Das ist unwahr. Der Schurz des Freimaurers ist nicht der Schurz des Maurers einer mittelalterlichen Bauhütte, sondern er ist der Schurz der hohen priesterlichen Bekleidung der Juden. Eine andere Bedeutung werden wir überdies gleich kennenlernen. 2. Mose 20. Moses empfängt die heiligen 10 Gebote. Vers 26 sagt in der Übersetzung Luthers: Du sollst auch nicht auf Stufen zu meinem Altar steigen, dass nicht deine Scham aufgedeckt werde vor ihm. 2. Moses 28, priesterliche Kleinzierde Aarons und seiner Söhne, sagt in gleicher Übersetzung, Vers 42 und 43, Und du sollst ihnen leinene Niederkleider machen, zu bedecken das Fleisch der Scham von den Lenden bis zu den Hüften. und Aaron und seine Söhne sollen sie anhaben, wenn sie in die Hütte des Stifts gehen oder hineinzutreten zum Altar, dass sie dienen in dem Heiligtum, dass sie nicht ihre Missetat tragen und sterben müssen. Das soll ihm und seinen Samen nach ihm eine ewige Weihe sein. Ich wähle die Bibelübersetzung Luthers, auch sie ist klar genug. Auf die beiden angeführten Verse des Kapitels 28 im zweiten Buch Mose weist Bruder Hermann Glöde in seinen Instruktionen für den Johanneslehrling der großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland hin. Auf Seite 110 schreibt Glöde, Zitat, »So war dem Moses befohlen, für alle Zeiten den Priestern anzubefehlen, wenn sie im Heiligtum amtieren, Gewänder von weißer Leinwand von den Hüften herab bis zu den Schenkeln zu tragen. 2. Mose 28, 42, 43. Ohne diese Tracht würden sie Schuld auf sich laden und sterben.« Zitat Ende. In übertragener Bedeutung wurde nun in der Freimaurerei aus Gewändern zu bedecken das Fleisch der Scham nach Glöde und Hieber, der Schurz des Fleisches oder das Symbol des Fleisches. Hierauf wird bei der Darstellung der symbolischen Beschneidung eingegangen. Der Schurz macht in der Tat das Wesen der Freimaurerei aus.